Schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 26. Dem Podcast halt, ne? Schönen guten Abend, Tom. Hello. Hallo, ich drehe meinen Kopfhörer noch mal ein ganz kleines bisschen leiser. Ja, jetzt klingt das alles schön. Ich glaube, du hast die letzten 10 Folgen jedes Mal mit irgendeinem Satz angefangen. Ich drehe mal hier noch was lauter, ich drehe mal meinen Kopfhörer noch ein bisschen leiser, ich drehe mal meinen Stuhl noch mal im Kreis. Es wird voll das Muster, so voll die irgendwas zum Festhalten. Weißt du, so eine Art Routine, die dich sicher macht oder so. Ja, es ist der Podcast, wo das Einstellen Spaß macht. ja, aber wir wissen ja, wie es ist, ständige Verbesserung und so, mal wieder einen neuen Rechner ausgepackt und alles umgedengelt und ja, jetzt klingt es erstmal irgendwie wieder anders. Aber ich höre das ja mal erst hinterher, ob das gut oder schlecht ist. Deswegen schauen wir mal. Ja. Ja, geht's dir gut? Was trinkst du heute? Was trinke ich heute, genau? Was für Filme hast du gesehen? Ende. ich habe Cube gesehen, aber ich erzähle erstmal nichts über Cube, sondern ich werde es irgendwie dann später noch rein verlinken, weil wir uns gestern zusammengesetzt haben und irgendwie fremd gepodcastet haben und dort ein Special über Cube gemacht haben, wo wir auch ein bisschen an der Technik rumgeschraubt haben und da ist dann nebenbei rausgefallen, dass wir jetzt eventuell mit den Netzgesprächen auch noch auf Live-Sendung gehen können, so ab dem nächsten oder übernächsten Mal. Nee, das traue ich mich nicht. Ja, dann machen wir nur einen Kanal raus. Dich als Monolog und mich dann später dazu, oder was? Ja, genau, so der Podcast als Mehrwert. Mhm. Mal gucken. Und ja, genau, also Getränk, um einfach mal beim geplanten Ablauf zu bleiben, ist heute eine, was ist das, eine Zitronenlimonade. Ganz klassisch. Och. Ganz, ganz langweilig, aber immerhin eine aus Spanien. Hättest du es nicht irgendwie japanisch aussprechen können oder so? Eine Sarbor Autentico de Fede Lipo Limon. Moment, das klingt ja exotisch. Und es schmeckt genauso wie die... Nee, es schmeckt saurer als die Zitronenfanta. Um einiges saurer. Aber das ist gut. Ich habe wie immer meinen Kräutertee. Du hast wie immer deinen Kräutertee. Kräutertee. Das ist auch so ein Muster, an dem du dich festhalten kannst, oder? Auf jeden Fall, ich brauche meine Routine. Ohne meine Routine geht nichts. Bist du generell so ein Routinentyp? Ich glaube tendenziell schon. Also ich jetzt nicht übertrieben oder so, aber grundsätzlich, ich meine, ich merke das immer morgens, wenn ich aufstehe und irgendwie ist ja morgens immer alles gleich. Die erste halbe Stunde meines Tages läuft eigentlich immer genau gleich, aber ich glaube, das ist aber bei vielen Leuten so. Darum würde ich jetzt nicht irgendwie festmachen, dass ich ein Muster habe oder sowas. Aber es ist irgendwie, keine Ahnung, also gewisse Sachen, wie ich komme morgens ins Büro und trinke erstmal einen schwarzen Tee oder einen Kaffee oder sowas. Also, weiß ich nicht. Das finde ich auch irgendwie gemütlich, wenn so Dinge sich wiederholen und so. Ich bin nicht krankhaft voller Routine, aber ich wollte gerade fragen, gewisse Routine. Ob es dich aus dem Konzept bringt, wenn du irgendwie was nicht machen kannst oder wenn du auf was verzichten musst. Nein, das nicht. Das nicht. Also bei mir ist das schon ein bisschen stärker ausgeprägt. Also ich bin schon irgendwie, ja, ich mache gerne Sachen irgendwie gleich. Ich merke das jetzt gerade so bei der Kälte, die draußen herrscht, ist es so, dass der Zug, mit dem ich normalerweise morgens pendel, nicht der zuverlässigste ist, weil der irgendwo aus dem tiefsten Osten kommt und wenn es arschkalt ist, ist er halt dementsprechend verspätet. Und es gibt halt einen anderen, der hier startet, der fährt aber irgendwie, weiß nicht, ein paar Minuten später, halbe Stunde oder sowas. Und der fährt halt zuverlässig ab bei den Temperaturen. Und da bin ich zurzeit ein bisschen am Umschwenken mit einem anderen Zug am Fahren, als ich das sonst so bin. Und das geht gar nicht. Also so langsam gewöhne ich mich dran in der zweiten Woche, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, irgendwas ist hier gerade falsch. Ist jetzt nicht so, dass ich dann total die Panik kriege und das nicht machen kann, aber rumschreist, um dich schlägst. Aber so ein komisches Gefühl habe ich da schon irgendwie. Ist es bei dir auch so, also wenn du im üblichen Zug bist, dass dort immer dieselben Leute auf denselben Plätzen sitzen? Ich weiß es nicht, ich sitze aber auf dem gleichen Platz und das ist so ein Platz, wo ich keine anderen Leute sehe. Ach so, okay. Mein Arbeitskollege, der fährt auch jeden Morgen mit einem Zug irgendwie anderthalb Stunden bis Düsseldorf. Und jetzt weiß man, wo ich arbeite. Oh, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Und der steigt halt, also der Zug fährt bei ihm los, also an der Station, und das heißt, er hat freie Platzwahl, und alle Leute, die dort einsteigen, gehen jeden Tag auf denselben Platz und alles ist immer gleich, jeden Morgen. Das ist irgendwie so. Deshalb habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie morgens immer das Gleiche mache, weil ich weiß, das ist bei 40 Millionen Leuten genauso. Wie heißt das denn, wenn du so Zwangsdinger hast und nicht anders kannst, als dir irgendwie 10-mal die Hände zu waschen oder sowas? Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber Das ich sind so glaube, ein Zwang, Zwangsneurosen, oder? genau, also Zwang trifft es schon gut. Waschzwang, Licht an- und Auszwang, keine Ahnung. Da gibt Ja, es ja so Herd etliche Varianten. überprüfen, ne? Und genau. Ja. Ja, Da nee, gibt es ja, aber. die gibt's ja Leute, die kommen ja gar nicht aus dem Haus, weil sie ständig was überprüfen müssen. Eigentlich wollen sie gern wohin gehen, glaube ich, aber sie kommen nicht weg. Dann ist abends, dann müssen sie wieder ins Bett, weil sie den ganzen Tag nur den Herd kontrolliert. Nee, das ist jetzt voll unfair. Das ist jetzt, die Ja, aber können da ja auch vielleicht, es nichts gibt ja für. jetzt so Internetkühlschränke, die irgendwie gleich bestellen, wenn leer ist. Vielleicht gibt es da auch so Plugins für Zwangsneurotiker, dass der Kühlschrank irgendwie immer so, weiß nicht, SMS oder Twitter-Nachrichten schreibt so, das Licht ist aus, das Licht ist aus. Und das ist so ein 10-Sekunden-Takt. Wäre vielleicht für den Da einen musst oder du aber anderen. ständig auf dein Handy gucken. Da wirst du überfahren, weil du ständig auf dein Handy guckst. Ja, du stellst einfach Vibrationsalarm ein, steckst es ein und wenn es aufhört zu vibrieren im 10-Sekunden-Takt, dann weißt du, irgendwas stimmt im Kühlschranklicht nicht. Aber woher weißt du, dass es noch der Kühlschrank ist? Ich weiß nicht, ich glaube, diese modernen Sensoren kannst du in unterschiedlicher Intensität vibrieren lassen. Okay. Ich habe hier so eine Das komische App, die wusste ich mich nicht. davor warnt, wie weit der nächste Regenschauer weg ist. Und wie groß der irgendwie ist. Und je nachdem, wie groß der Regenschauer ist und wie weit er weg ist, desto stärker oder nicht so stark vibriert das Ding. So, du hast also Angst vor Regenschauern und vor Plattentektonik. Nee, ja, Plattentektonik auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass auf meinem Android-Handy das Hauptwidget auf dem Standardbildschirm ist einfach so ein runder Kreis, der dir anzeigt, wann das letzte Erdbeben in welcher Stärke wo war. Immer auf der Hut sein vor den Kontinentalplatten. Auf Ihr jeden lernt das Fall. alle noch. Das ist wahrscheinlich hier diese 2012-Geschichte, ist wahrscheinlich nur Plattenverschiebung. Ja. Wer weiß? Wer weiß das schon? Das bleibt spannend. Wir werden sehen. Also wir senden Ja. bis dorthin zumindest schon mal weiter. Ja, vielleicht senden wir live Ja, wir irgendwie können ja am gucken, genau, 12.12. das oder ist ja, so. ja, das ist ja 21.12., ne? 21. Okay. Aber ich weiß nicht genau die Zeit. Wenn es irgendwie so ein Kalender ist, der über zigtausend Jahre geht und auf die Minute oder Sekunde genau ist, dann gibt es da bestimmt so den Übergang, wie bei uns hier Silvester 24 Uhr, also 23.59. Meine Frau schmeißt sich hier gerade weg vor Lachen. Die muss ich. Genau, wir gucken mal, wann hier Weltuntergang ist und versuchen irgendwie da einen Livestream an den Start zu bekommen. Genau. Ist ja kurz vor Weihnachten, da haben die Leute auch Zeit für so einen Scheiß. Ja, finde ich gut. Hab da eh nichts Besseres zu tun, glaube ich. Ja, cool. Ein Podcast. Ja, läuft, da haben wir ja. Dann streichen wir gleich meinen Kalender ein. Ja, und wenn wirklich was passiert, dann haben wir die krasseste Outdoor-Action-Folge von allen Podcasts. Die Frage ist nur, wer hört das dann noch? Ich weiß nicht, das wird ja, je nachdem, wie die Welt untergeht, werden ja vielleicht, wenn die Leute schnell genug sind und den Stream irgendwie lokal mitspeichern, kann es ja sein, dass irgend so ein iPhone verschüttet geht und mal irgendwann von, so, Außerirdischen oder so, ja, ja nicht, klar. entweder von Außerirdischen gefunden wird oder von solchen, weiß nicht, Nach-Untergangsgeologen. Ja, finde ich gut. Dürfen wir auf keinen Fall Grüße vergessen. Ja, Grüße an die Nachuntergangsgeologen Genau. und an die Außerirdischen. Das war außerirdisch? Ich weiß nicht. Seit wann kannst du denn außerirdisch? Das darf ich nicht sagen. Also, sonst kommen sie Das wieder mit sage der ich euch dann in der, Analsonde. sage ich euch dann in der Live-Folge. Auch noch Outdoor-Witze von Außerirdischen mitgenommen. Wie alle 2 Wochen. Ja. Ach ja. Jetzt mal wieder ernst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es irgendwie ernste Themen? Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, dann leg mal los. Ich weiß nicht, hatte ich das neulich schon erzählt, dass wir haben ja irgendwie seit 6 Wochen oder so, oder seit 8 Wochen ein neues Auto. Also ein neues altes Auto, das ist irgendwie, unser altes war komplett kaputt. Und dann haben wir so einen uralten Peugeot bekommen. Grün, Peugeot 106, glaube ich, ist es. 15 Jahre alt, war immer ein Garagenauto, respektive Hofauto, da war nichts dran. Das Ding steht jetzt seit 6 Wochen bei uns rum. Und seitdem ist irgendwie, haben irgendwelche Leute da Böller auf dem Dach steigen lassen. Das ist irgendwie leicht verkohlt und leicht angekratzt. Der Lack geht ab. Wir haben komische Dellen auf der Motorhaube, von denen wir nicht wissen, woher sie kommen. Und gestern wollte ich zum Einkaufen fahren, wollte quasi losfahren. Das Auto stand am Straßenrand. Und da guckt man ja typischerweise mal so einen Außenspiegel. Und ich dachte mir, irgendwas ist falsch, bis ich gemerkt habe, der Außenspiegel fehlt. Dann ist uns einfach der Außenspiegel abgefahren. Dieses Auto ist nach 6 Wochen, schon, ich meine noch 6 Wochen, und das Ding ist pulverisiert irgendwo. Das wurde seitdem noch nicht bewegt. Ja, doch schon, aber ich meine, die Dinge, die da passieren, die passieren, während wir nicht da sind und während es irgendwo rumsteht. Ja? Das Ding ist, also, das geht gar nicht. Das ist, also, Ja, die Sau, wenn die Sau zuhört, die unseren Rückspiegel abgefahren hat, ich finde dich. du hast das ja, das ist so ein ähnliches Phänomen, wie wenn du irgendwie so in der Großstadt wohnst, wo du Sperrmüll bestellen musst. Du stellst deinen Scheiß runter und irgendwie wächst dann der Haufen und immer mehr Schrott wird dazugestellt. Und wahrscheinlich ist es bei dem Auto genauso, weißt du, wenn der erste Böller auf dem Dach explodiert ist, dann denkt sich der nächste, der einen Außenspiegel abfährt, ach Scheiß drauf. Wahrscheinlich. Ja. Ich war noch nicht mal sauer. Ich habe mir nur gedacht, so, Gott sei Dank war es kein neues Auto oder so. Ich glaube, also, ich meine, das lehrt mich jetzt irgendwie. Ich kaufe mir kein neues Auto. Ich kaufe mir kein Auto mit Außenspiegeln mehr. Ich kaufe mir kein neues Auto, wenn ich nicht eine Garage oder einen Hof habe, in dem ich es parken kann. Das ist ja schlimm. Ja, das ist so die Live-Studie der Wertverfallsbetrachtung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, ganz schlimm. Ganz schlimmes Pflaster hier. Ja, wobei ich glaube, wenn du irgendwie einen Neuwagen oder sowas hast, dann ist eine Garage schon angebracht. Ja, auf jeden Fall. Hast du ein Auto? Wir haben so einen kleinen Scooter. Aber der steht auch draußen und du merkst halt im Winter irgendwie, dass es halt schon irgendwie nicht so gut ist für so ein Auto, da in der Kälte zu stehen die ganze Zeit. Da ist halt, ja, Kalt. ja, oder das, weiß nicht, wenn es halt irgendwie auch mal 2, 3 Tage nicht bewegst, dann ist es halt schwer mit dem Anfahren oder wenn sich dieser ganze, ja, dieser ganze Eisscheiß irgendwie so richtig da drauf legt, und du irgendwo eine kleine offene Stelle hast, da geht die Verrottung dann halt los, ne? Wie du da jetzt in 6 Wochen komprimiert gesehen hast. Ja. Siehst du, jetzt haben wir so eine Pause drin. Wenn das im Livestream passiert, Ja, dann ja, macht was nichts. tut, macht nichts. Nee, macht nichts. Okay. Ansonsten, ja, mir ist es halt auch zu blöd, irgendwie hinterher Pausen rauszuschneiden aus dem Ding, weil das gehört halt irgendwie dazu und irgendwann, ja, hast du halt mal die Situation, wo etwas einfach nichts zu sagen ist und dann kommen wir wieder und reden uns gegenseitig und lassen uns nicht ausreden, das passt schon, das gehört halt zu so Okay. einem Gespräch dazu. Oh, dann schmeiße ich jetzt zwischendrin eine Gratulation an die Spielvereinigung Greuther Fürth in den Raum, die soeben 1:0 in Hoffenheim im DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen hat. Ach Das könnte du. man dann so im Livecast dann natürlich auch irgendwie so direkt durchsagen, also wow, cool, Fußballergebnis. Ja, genau, wir schalten uns einfach irgendwie so live. Du guckst ja immer Fußball neben dem Podcast, ne? Von daher passt das ja. Immer. Und Immer. dann suchen wir uns einfach die Termine und tarnen das als Sportberichterstattung. Ja. Ja. Machen am Anfang irgendwie so 5 Minuten, dann erzähle ich mit meinem großartigen Fußballwissen irgendwas über die Anzahl der Fäden mit diesem, ja, keine Ahnung, mit der so ein Tornetz geknüpft wird und du erzählst irgendwie so ein bisschen Spielerstatistik, dann denken alle Leute, oh cool, da bleiben wir weiter am Ball und dann haben wir hier endlich die Hörer. Ja, wir übernehmen das alles. Das ist, ach, sehr Alles, schön. wir Alles. übernehmen das alles. Genau. Das alles. Wir verstecken uns einfach an diesem Weltuntergangstag vor dem Weltuntergang. Und dann haben wir es übernommen. Oh. Wo würdest du dich denn da verstecken? Zu Hause. Da müsste man halt mal irgendwie gucken, ob in diesen Prophezeiungen was gesagt wird, was da passieren soll. Weil wenn das jetzt irgendwie so ein Schlag von oben ist, ist eine Mine vielleicht gar nicht so ein schlechter Ort oder irgend so ein ja, hier Schweizer Armee Luftschutzbunker. Die haben ja irgendwie, das sind ja die krassen Bergkampfsäue. Wenn es allerdings irgendwie so eine plattentektonische Geschichte ist, ne, dann möchte ich nicht gerne im Berg sein. Nee, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, So. da müssen wir mal irgendwie so ein Maya-Buch lesen oder so, wo das drin steht. Ich glaube ja irgendwie, 2012 ist ja irgendwie Maya-Kalender, ja. Das ist ja, glaube ich, irgendwie, das haben die ja vorhergesagt oder so. Nostradamus ist ja auch alle 2000 Jahre mal wieder. Der Hat ja ist schon doch diese. irgendwie viel öfter, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat sich damals einen Spaß draus gemacht. Ich glaube, der hat zu Hause gesessen und hat sich gedacht, so, boah, jetzt den Leuten, die nach mir kommen, denen werde ich mal hier schön Angst machen. Da sauge ich mir jetzt mal schön was aus den Fingern, die kriegen dann voll die Paranoia jedes Mal. Meinst du, wir sollten auch einfach so Prophezeiungen machen? Auf jeden Fall. Wir machen einfach so, ja. Fangen wir an. Ne? 2085. Ja, da wird es hier aber mal so richtig. Vierter 2085. Boah, ich sag's, es wird nicht schön. Ja, mit Robotern. Ja. Karate-Robotern. Mit was? Karate-Robotern. Rate-Roboter? Ja, so, weiß nicht, so die Militärdrohnen, die gibt's ja. Und die, weiß nicht, man sagt doch irgendwie den asiatischen Nationen nach, dass sie irgendwie relativ viel klauen. Also wenn so irgendwas Neues, Technisches auf den Markt kommt von woanders, dann gucken die Chinesen das an, stellen das einmal, bauen das nach und produzieren es danach halt billiger, so für den Weltmarkt. Ja. Und ja, jetzt fängt das Militär doch mit hier so Drohnen und irgendwie automatisierten Kampfrobotern an. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis die dann von der Konkurrenz nachgebaut werden. So die, Ja, aber du ich sagtest meine, gerade Rate-Roboter, oder? Aber du sagtest doch gerade ich Rate-Roboter. sagte irgendwas von Karate-Roboter. Ach, Karate, Rate-Roboter, ich dachte mir so, was? Günther Jauch? Was? Ja, die Karate. Welt wird hier 2012 Totgewehr wird Millionär. Ja. Ja. Da kommen hier die fiesen Eroberer und stellen solche Fragen, dass sich die komplette Menschheit den Kopf zerbricht. Ja. Ja, da wäre Und man da gut bedient gewinnst. mit so einem Rate-Roboter. Ja, auf jeden Fall. Nee, da doch lieber der Karate-Roboter. Schnellerer Tod. Nee, aber wir hatten das ja irgendwie mal in einer von den ganz ersten Folgen, so von wegen hier so autonome, ja, diese autonomen Grenzbewachungsdinger oder irgendwelche Drohnengeschichten oder so. Und ich weiß nicht, ist auch schon länger her, aber das ist mir jetzt inzwischen nochmal über den Weg gelaufen. Irgendwo hat wohl das US-Militär mal so eine Drohne über dem Iran verloren. Also ist halt irgendwie abgestürzt oder sonst was und die haben es nicht geschafft, die bergen zu können. Und die Iraner haben das Ding halt genommen, analysiert. Das war halt auch so ein ja, also Ultra-Geheimprojekt, wo halt nicht wirklich was bekannt war. Und dann haben sie das Ding einfach als Modell, als Kinderspielzeug rausgebracht. Was ich irgendwie einen sehr smarten Zug fand. So, ja, hier, wir haben es gefunden, das ist eure Technik. Jetzt spielen unsere Kinder mal damit. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwas draus gemacht haben, aber warum nicht? Verkauft sich bestimmt gut, die Drohne des Feindes oder so. Ja, ich meine, wenn du mal so ein Ding am Start hast, dann ist es bestimmt mal irgendwie so interessant. Es ist ja schon so irgendwie so ein Forschungsbereich, den du eigentlich, ich weiß nicht, wo hast du sowas noch, wo du dich irgendwie mit hochkomplexen Systemen eines, ja, im Endeffekt ist es ja ein wirklicher Gegner, ne? Der dir halt irgendwie Technik vor die Füße wirft, mit der du dich auseinandersetzen musst, um halt weiter irgendwie so in der gleichen Liga mitspielen zu können. Das ist irgendwie, mir fällt da jetzt mal so kein vergleichbarer Forschungsbereich ein, weil so normale, Forschung ist ja dann eher so Grundlagenforschung, wo irgendwie was in die, ja, so allgemeine Richtungen getrieben wird, aber jetzt wirklich so, ja, dieses Wettrüsten, da hast du ja auch dieses Wort her irgendwie, ne? Ja. Ich glaube, da gibt es viele Bereiche. Ich meine, wenn du Wettrüsten direkt militärisch siehst, dann ja, hast du recht. Computer, Grafikkarten. ATI bringt eine tolle Grafikkarte raus, die hat 30 Trilliarden, Gazillionen, Fantastillionen Transistoren. Nvidia bringt eine raus, die hat genauso viele Plus-1-Transistoren. Dann bringt ATI wieder eine raus und dann überbieten die sich wieder alle und die Benchmarks gehen immer höher. Autos werden rausgebracht, immer weniger Benzin Ja, aber verbrauchen die Dinger. da hast du ja als Hersteller oder sowas zumindest die Möglichkeit, dir die Konkurrenzprodukte relativ einfach anzugucken. Wenn ich jetzt so der ATI bin und eine Grafikkarte baue, dann besorge ich mir halt so eine Nvidia-Karte, gucke die mir mal an und analysiere da ein bisschen rum und lass das vielleicht in meine Forschung einfließen. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Kampfroboter, den musst du dir halt auch erstmal klauen, ne? Und wenn die gut sind, Die dann wehren die sich ja auch. Ja, aber die haben doch überall Spione. Sorry. Die klauen ja nicht den Kampfroboter, die klauen dann die Pläne. Ach so, ja, stimmt. So der klassische James Bond-Ansatz kombiniert mit so, keine Ahnung, Internetüberwachung. Ja, genau. Stuxnet. Solche Stuxnet. Sachen. Solche Sachen werden einfach irgendwo implementiert oder die werden einfach. Herrgott, ich weiß gar nicht wissen, wie viele russische Spione beim FBI sitzen und wie viele amerikanische Spione im KGB. Gibt's den auch nicht noch? Gibt's den KGB noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß Im nur, da wo du Kreml. jetzt gerade Spion sagst, dass irgendwie letzte Woche war doch so eine Geschichte, wo irgendwie eine Telefonkonferenz von Scotland Yard über irgendein Ja, Sicherheitsthema ja, gehalten ja. wird und irgendein Spion war da drin und hat das ganze Ding auf YouTube gestreamt. Das war Anonymous. Das war eine FBI und Scotland Yard Telefonkonferenz, glaube ich, über so die nächsten Züge im Kampf gegen, weiß nicht, Anonymous und Anon und wie die alle heißen, diese ganzen Gruppen. Das sind Und übrigens die Leute, die diesen Möb-Möb-Server auch betreiben. Der ist auch irgendwie was? so in anonymer Hand. Aha, okay. Ja, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, nee. Sonst muss ich mich demnächst auch hier in meinem eigenen Panning Room mit der Pumpgun verschanzen. Ne? Das ist ja sowieso sowas. Ja, ich meine, dieser Kimball-Typ da, ja, der hat ja echt viel Kohle gehabt. Der verschanzt sich da in einem Panic Room Ja, genau, der hat mit auch einer so ein Pumpgun. Dingens, ne? Genau. Und dann denke ich mir irgendwie, ey, wenn der Typ so viel Kohle hatte und er sitzt in einem Panic Room, ich meine, warum habe ich einen Panic Room, wenn die Polizei sich da reinschweißen kann? Dann habe ich doch mindestens mal einen Panic Room im Panic Room. Ja. Oder ich habe irgendwie zwei Türen, ja, und eine Wand, die fährt dann zur Seite und die ist im Panic Room. Dann gehe ich in diese Wand, ich bin im Panic Room, die geht wieder zu. Dann sind da Und dann zwei Türen und gar keine. die zwei Gänge, die gehen in verschiedene Richtungen. Und wenn die Polizei da reinkommt, denken sie, oh fuck, der ist durch den Gang abgehauen. Nur durch welchen? Durchkämmt den Gang. Und dann laufen sie alle in den Gang und suchen nach dir. Und du gehst einfach oben aus deinem Panic Room, im Panic Room raus, machst dicht, flutest das Ding und gehst weg. Du solltest Panic Room Designer werden. Ja, ich glaube auch. Das mit Fluten habe ich nicht gesagt, nichts gegen die Polizei. Also nicht, dass jetzt hier demnächst wieder hier der Brief nach Hause kommt. Du hast bei Netzgespräche hier Ich hab. aufgehetzt, verhetzt hier. Erst hier Farbe an die Deutsche Bank und jetzt hier Polizei fluten und so. Und Hat dann nichts noch mit zu tun. irgendwie auf dem anonymen Server streamen, ne? Ja, also das geht hier komplett in die falsche Richtung, Christian. Wahrscheinlich machen die uns für diesen Weltuntergang dann noch verantwortlich. Das könnte so mal sein. Ja, genau, Aber ich war vom Thema ja, abgekommen. aber Warum? Panic Room, da kann ich gleich wieder eingreifen und weitermachen. Den habe ich erst relativ spät gesehen, also irgendwann im letzten Jahr. Ich glaube, kurz nachdem wir mit dem Podcasterei-Dingens hier angefangen haben erst. Und mir war Hast du was gesehen? diesen Panic Room gibt es ja als Film. Ach so, den meinst du ja. Der ist uralt oder sowas, ist mir aber, ja, ich weiß nicht, bisher nie. Wir haben uns nie getroffen bisher. Und ich kannte dieses Konzept Panic Room bisher gar nicht. Also ich kannte das jetzt auch nur aus dem Film. Und als ich jetzt gehört habe, dass der Kimball auch so ein Ding am Start hat, habe ich mir auch gedacht, ey, was für ein komischer Typ. Ja, gut, der war halt auch ein bisschen paranoid wahrscheinlich, ne? Ja. So ein Panic Room, ich meine, was bringt dir das wirklich? Wenn du bist dann da eingesperrt und dann hast du da eine riesen Villa. Also ich meine, du brauchst ja schon ein Panic Room, bei dem du nach außen telefonieren kannst. Ja, Oder die so Frage ein ist Panic ja. Room mit Düsen, mit Antrieb, der dich so aus dem Haus rauskatapultiert. Gibt es so einen Bud Ich meine, was Spencer-Film? bringt dir das? Also Gibt was es so bringt einen dir das, wenn Bud? du in so einem scheiß Ding drin sitzt und du kommst dann nicht weg und draußen warten die einfach, bis du Hunger kriegst oder so, ja? Da gibt es so einen Bud Spencer-Film, wo sie alle irgendwie in ein Klo reingehen, dann, also in einem Restaurant, ja, in so ein Klo rein, dann geht irgendwie die Tür zu und auf einmal macht es so und dann steigen sie auf dem Schiff wieder aus. So ein Okay. Panic Room bräuchtest du. Ja, die Frage bei Panic Room wäre, denke ich mal, vor wem du dich schützen willst. Also wenn es so der klassische Ansatz ist, wie in einem Film, so der bösen Einbrecher kommen und ich schließe mich da ein und rufe die Polizei an und warte, bis die kommen, könnte sich das Konzept bewähren. Wenn du dich da drin allerdings irgendwie verschanzen willst und ja, irgendwie, ja, der Kimbel-Typ war ja auf der Flucht sozusagen vor der Polizei. Und wenn du flüchtest und dich in einem 3x3 Meter großen Raum einsperrst, steht das dem Prinzip Flucht irgendwie so ein bisschen im Weg? Das stimmt, vielleicht waren sie auch extrem überraschend auf einmal vor seiner Tür. Knock, knock, oh Scheiße. Ja, keine Ahnung, das stimmt schon. In der Flucht, auf Flucht in eine Sackgasse zu rennen, ist ziemlich doof. Ja, weil ich meine, wenn der wirklich hier ends die Kohle gehabt hat und mords die Autos und was weiß ich, dann könnte so ein Einbrecher-Panic Room ja auch durchaus Sinn machen. Ja. Weil, ja. Ansonsten flüchten hätte er sich in eins seiner schnellen Autos gesetzt und wäre weggefahren. Die Jeden Fall. Gumball-Erfahrung hat er ja. Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, so schnell kommst du nicht von der Polizei weg. Ich glaube, es klappt nicht. So ab. Ich Ich weiß meine, es nicht. das hast du bei GTA. Ruckzuck hast du da 5 Sterne im Display und dann kommen die da mit Panzern, mit Hubschraubern und mit allem. Also, das hat bei GTA nicht schon nicht geklappt. Ja, und wir wissen ja alle, dass Computerspiele realistisch sind und die Realität Eben. prägen. Eben. Das haut einfach nicht hin. Irgendwann Mhm, haben sie dich. ich denke, es kommt einfach irgendwie aufs Fluchtmittel an, oder? Also ich glaube, dass wenn du mit einem Motorrad unterwegs bist, du auf jeden Fall größere Chancen hast, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Es gibt ja auch diese Ghost Rider-Videos, wo der Typ irgendwie in Schweden mit dem Motorrad rumheizt Ja. und auch auf öffentlichen Straßen halt sich die ein oder anderen ja, Verfolgungsrennen mit der Polizei gibt. Und gut, der hat jetzt halt eine ultra hochgezüchtete Maschine, aber ich denke mal, dass da halt mit dem Motorrad schon, ja, ich denke, ich würde sagen, da verdoppeln sich deine Chancen bestimmt, weil du bist wendiger, wenn die dich erstmal nur mit Autos verfolgen, kannst du die relativ gut mit irgendwie engen Stellen, engen Kurven, viel Wenden drehen, hin und her abhängen. Und wenn sie dir ein Motorrad hinterher schicken, dann musst du halt entweder eine dicke Kiste haben oder musst es halt können. Aber du bist halt auch ziemlich schnell vom Motorrad runtergeschossen, ne? Du bist halt auch ziemlich schnell vom Motorrad runtergeschossen, aber die Frage ist halt, wie, ich weiß es nicht, ich habe noch nie irgendwie eine Verfolgungsjagd, wie man so schön sagt, irgendwie real mitbekommen, gesehen oder sonst was. Also man kennt halt ja tausende von Filmen, aber ich denke mal, das wird nicht wirklich der Realität entsprechen. Und dann gibt es ja hier so, weiß nicht, entweder YouTube-Videos oder so, verstehen Sie Spaß, die dümmsten irgendwas der Welt, wo du halt auch mal irgendwelche besoffenen Leute siehst, die von Bullen abhauen. Aber ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht einschätzen. Ich glaube, die ballern dich nicht so schnell oben auf dem Motorrad, wenn du abhaust, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Die haben ja auch Also ich glaube Regeln. nicht, weil sie keinen Grund haben, wenn sie es nicht tun, aber also ich glaube, hey, du bist vom Motorrad schon relativ schnell runtergeholt, glaube ich. Was wäre denn dein Fluchtmittel der Wahl? Oh. Ah, das kommt ja ganz auf die Situation an, aber also so ein ganz generisches, das ist echt schwierig zu sagen. Ein Beamer. Kampfhubschrauber. Kann man ja genau. Nee, hier so ein. Einfach hier so eine Bienenkammer. Weg. Aber Langweilig. da würde ich jetzt die wilde Theorie aufstellen, dass wenn du die Möglichkeit einer Beamkammer hast, du dich überhaupt nicht strafbar machen müsstest, weil du mit so einem Beam-Ding alle Verbrechen begehen könntest, ohne irgendwie wirklich am Tatort gewesen sein zu müssen, irgendwie. Da geht bestimmt was. Ja. Ja, obwohl, also ich meine, du kannst ja nicht einfach aus dem Nichts, also da muss ja schon eine Beamstation am Ziel sein, die dich wieder zusammensetzt. So ein 3D-Drucker. Und bis du dann irgendwie wieder 3D gedruckt bist, das dauert ja schon eine Zeit. Das ist vielleicht auch nicht so die schnellste Fluchtmöglichkeit. Flüchtest dann ins Internet auf Pirate Bay Physics und dann kann man dann den Tom runterladen und sich zu Hause Ja, genau. ausdrucken. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Irgendjemand soll mich mal runterladen und ausdrucken, ja. Aber das wär's doch hier, so die 2.0-Version, das gab doch damals in der Bravo so Fan-Starschnitt-Poster-Dinger. Oh, ich habe gerade voll die Zukunftsvision, die ist voll erschreckend. Du lädst einfach so dieses Modell von dir irgendwann, die können ja eh alles identifizieren, das Genom und auseinandernehmen und speichern. Du lädst dich einfach irgendwann als Torrent, kurz bevor du stirbst, auf Pirate Bay hoch und dann Ja, drucken die sagte ich dich ja einfach auf wieder die aus. Pirate Bay Physics, wo Ja, man ja. hier die 3D-Drucker-Modelle sich holen kann, ne? Ja, sorry, ich wollte es jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich meine so generell, so diese Idee von, dass du dich irgendwo hochlädst, also dein Code und irgendwelche Leute können es potenziell einfach wieder vervielfältigen. Ich glaube gar nicht mal, dass das so unrealistisch ist in 200, 300 Jahren. Ja, guck mal, ich meine, mit Stimme machen wir es ja hier schon. Ja, gut, das sind Audiosignale, das sind Frequenzen, das sind jetzt keine lebenden Stoffe und sowas. Geh doch mal, mach doch mal hier Stringtheorie, die sagen doch, es ist alles nur Frequenzen. Da kenne ich mich nicht aus. Na gut. Dann, Du? ich würde sagen, so semi-professionelles Halbwissen. Erklär doch mal. Was sagen die denn? Die sagen, glaube ich, irgendwie, dass diese ganzen, also so, was man halt kennt, jetzt sind ja hier so Protonen, Elektronen, Neutronen, so als Atomaufbau. Und wenn man da noch mal eins kleiner geht, dann bestehen die so aus irgendwelchen Quarks. Da gibt es so das Up, warte mal, wie heißen die denn? Das Up, das Down, das Top, das Bottom und das Strange. Strange und Charming, genau. Das sind die Quarks, die es gibt. Und die bestehen halt laut Stringtheorie aus irgendwelchen Saiten, die in verschiedenen Dimensionen irgendwie schwingen. Und da steige ich dann aus. Ist jetzt noch nicht sehr erhellend, muss ich zugeben. Ja, aber das ist halt, ja, das ist halt so die Theorie der Elementarteilchen-Aufbaudinger. Also ich glaube, das geht erstmal noch ein bisschen weiter. Also du kannst diese Quarks dann noch aufteilen in Bosonen, Leptonen, da gibt es ja dann dieses Higgs-Boson, von dem man immer mal hört, was da wild geforscht wird, um irgendwie die Gravitationstheorie noch mit in diese elektromagnetische Geschichte zu bekommen, sodass du so eine vereinheitlichte Theorie von allem hast. Und ich glaube, die Stringtheorie setzt halt unterhalb der Leptonen, Bosonen und so ein Kram an. Ja, und die soll dir halt irgendwie sagen, wie es ist. Was macht eigentlich der Large Hadron Collider, der alte Arsch? Der, Hört man ja auch nichts mehr von. Lässt ja auch nichts mehr von sich hören. nee, was der genau macht, weiß ich auch nicht, aber war das dieser Hadron, also war das auch bei dem, die hatten doch irgendwie jetzt mal, ging es rum, wohl so Teilchen mit angeblich Überlichtgeschwindigkeit oder sonst was gemessen. War Ja, das auch von genau. dem Ding? Ich Genau. glaube ja. Ja. Auf jeden Fall war es irgendein Beschleuniger, der durch die Alpen, genau, der steht ja, der Large-Dingens da, steht ja hier irgendwo in Genf oder so, ne? Genau. Genau, und die haben da irgendwie Kram beschleunigt, das weggeschossen und irgendwie dann in Norditalien, glaube ich, gemessen, ne? Okay, weiß ich gar nicht. Und das, was ich, also die beschleunigen das Ding halt in ihrem Ring. Und dann, ich weiß nicht, ob die, warte mal, wie, nee, da stecke ich nicht so drin, ob die das Teilchen, ich glaube, die erzeugen die Teilchen bei irgendeiner Kollision. Und die werden dann halt mit einer immensen Geschwindigkeit halt, ja, rausgejagt. Und das Interessante bei dieser Überlichtgeschwindigkeitsmessungsgeschichte, was ich auch erst im Nachhinein rausgekriegt habe, war, ja, wie gesagt, die haben das halt von Genf losgeschossen und irgendwo unter den Alpen durch nach Norditalien. Und ich ging immer davon aus, dass, so wie man das halt von diesen Beschleunigern kennt, wo du dieses ringförmige Dingens hast, dass du dann halt so eine Art Messtunnel hast, wo du schießt das Ding rein, misst und am Ende kommt's raus und dann misst du auch wieder. Aber das war halt mal nicht der Fall, sondern die haben das einfach so durch das Alpenmassiv durchgeschossen, weil das Und so wo, Teilchen warum haben sie sind. es, warum haben sie es wiedergefunden? Weil du es halt, diese Dinger werden irgendwie halt von der Materie nicht wirklich abgelenkt oder interagieren damit nicht, sondern fliegen halt einfach so durch, weil die ins Klein sind. Und da das Ding halt nicht abweicht, kannst du damit, soweit ich das mitbekommen habe, relativ genau zielen. Und ich weiß auch nicht, wie empfindlich diese Detektoren sind, also da bin ich nicht wirklich drin. Aber ich fand das halt immens beeindruckend, als ich gehört habe, ja, die haben den Scheiß halt einmal quer durch das Alpenmassiv durch die Steine durchgeschossen und nicht irgendwie so eine Messung gemacht, so Tunnelanfang, Start, Tunnelende, Stopp. Also die haben das dann schon, also auf der anderen Seite war dann irgendjemand, der das Ding wieder aufgefangen hat, um zu gucken, dass es da auch wirklich ankommt. Ja, ich glaube nicht aufgefangen, sondern einfach gemessen, dass irgendwie was ankommt. Ja, also LHC irgendwie die ganze Zeit hieß es da ja, jetzt werden irgendwie voll die Theorien auf den Kopf gestellt und irgendwie, man hört ja gar nichts mehr von. Und man ist dies ja immer, ja, wenn das Ding mal irgendwie Mist baut, dann tauchen überall schwarze Löcher auf. Die darf dann eine Putzfrau abends wieder wegkehren. Das passiert wahrscheinlich jeden Abend, ja. Sie kommt die Putzfrau rein und wischt erstmal hier irgendwelche Neutronen, Elektronen, Higgs-Bosone und schwarzen Löcher auf. Schweißt sie in einen gelben Sack und weg damit. Entschuldigung, das war jetzt unwissenschaftlich. Nee, das war toll. Das wäre das doch auch hier, so die Putzfrau, die ihr mobiles schwarzes Loch dabei hat, den ganzen Dreck immer da reinkehrt. Genau. Sie hat es wieder ins schwarze Loch gekehrt. Nicht unter den Teppich, sondern ins schwarze Loch. Die macht sich's immer so einfach. Ja, schwarzes Loch hier. Da mache ich doch mal einen Übersprung zur Technik. Kennst du dieses iTunes Match? Nein. Bei dem iTunes ist es irgendwie wohl so, dass wenn du dir da so einen tollen Account mit dieser Cloud und was weiß ich irgendwie was hast, kannst du deine bestehende Musikbibliothek einscannen und Titel, die iTunes kennt, werden dir in deiner Cloud zur Verfügung gestellt, sodass du es auf alle deine Geräte streamen kannst und so weiter. Kenne ich doch, ja. Kennst du doch, okay. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein gewolltes Verhalten oder sonst was ist. Jedenfalls ist mir das irgendwie hier über den Weg gelaufen, dass die das wohl bei Hip-Hop-Songs so machen, dass du danach die Radioversion oder die Musikvideo, also MTV-Version, wo anstatt dem Fuck halt das Beep und anstatt der Bitch auch das Beep drin ist. Und wenn du dann der, ja, der Hip-Hop MP3-Sammler bist, hast du dann danach, wenn du dieses Match anwirfst, halt nur noch die komplette FSK 16 Collection sozusagen. Da ist dann, ja, da sind dann die bösen Wörter auch ins schwarze Loch gefallen. Und da habe ich mir überlegt, das ist ja auch wieder so ein, ja, da wird ja zu. Ja, da wird dir ein Mehrwert angeboten und du nutzt so einen Dienst, um halt irgendwas zu machen, was halt sonst nicht geht oder was halt cool ist. Und dann kommt dir halt so ein Ding durch die Hintertür, wo nicht einfach nur der Dienst verkackt oder sowas, sondern wo dann wirklich dein Bestand an Daten fremd modifiziert wird. Da gibt es doch auch so Hacker-Paragraphen oder so. Wenn du irgendwo dich auf Rechnern irgendwo einhackst, dann wirst du ja nicht dafür bestraft, dass du irgendwie durch die Sicherheitsfunktionen durchgegangen bist, sondern wegen der Datenmanipulation, ne, oder potenzieller Datenmanipulation. Und da findet sowas dann mal irgendwie im großen Stil statt. Finde ich irgendwie beunruhigend. Ja, ist, also würde ich jetzt nicht so kritisch sehen, also würde ich jetzt nicht gleich als Manipulation schimpfen, aber ist schon merkwürdig, dass du irgendwie, also wenn es verschiedene Versionen eines Songs gibt, dann sollte man dich fragen, welche du haben willst. Ja, das ist halt. Das ist schon Ich habe da irgendwie, keine halt Ahnung, gleich finde ich wieder das gedacht, so, Geschäftsmodell irgendwie ist merkwürdig. ja, ich habe halt da gleich wieder, ist halt diese Alarmglocke, Apple-Geschäftsmodell, wir bringen unser Ding und machen, wie wir das sehen und scheiß drauf. Herrgott, dann benutze es halt nicht. Nee, Also, ich mache ich finde es auch nicht, jetzt, aber ja, ja. das ist halt wieder so, ich weiß nicht, nee, da geht es schon wieder los und dann weiß ich schon wieder nicht, wo es aufhört. Da geht's schon wieder los. Ja. Schon wieder. Es geht doch nicht. Ja, aber ich meine, mit der Kimball-Geschichte, da ging es ja auch schon wieder los und jetzt geht es immer wieder weiter. Hier, es macht ein File-Hoster nach dem anderen. Ich finde, man sollte über solche Themen nur so diskutieren. Hier mit dem Datenschutz, und da geht's schon wieder los. Und es geht ja dann auch immer weiter. Ja, das sehe ich ganz genau so. Ja, hier, so sollte auch im Bundestag diskutieren. Dann machen wir jetzt auch noch unsere Prophezeiung hier am 4.4.2085, ne, da geht's los. Da so geht's richtig, los. Ne? Und es hört auch so Tag schnell später. Da geht's richtig weiter. Ja, Entschuldigung, ich bin heute so. Du hast vorhin schon gesagt, hier geht heute alles nicht, ne? Nee, demotivierst alles. Nee, ich bin nicht demotiviert. Heute geht einfach. Heute ist einfach scheiße. Kennst du den Misery Bear? Nee, ich kenne den Pedo Bear und ich kenne den Misery Film. Nee. Der Misery Bear, das ist, glaube ich, so eine kleine, jeweils 3- bis 5-minütige Clipserie auf YouTube von der BBC, ist das, glaube ich, oder so. Das ist einfach so ein Plüschbär, der ständig. Also da laufen immer irgendwelche dramatischen Lieder und der ist einfach ständig Misery, ja. Also ich meine, da kommt sein Date nicht, obwohl er sich so vorbereitet. Dann ist sein Job scheiße, dann regnet's, wenn er draußen ist. Dann will er irgendwo hinfliegen und wird am Zoll irgendwie wegverhaftet. Und das ist alles dieser Plüschbär, der so alles Mögliche erlebt. Und es ist einfach so unfassbar depressiv. Da gibt es übrigens auch eine super Misery Bear, irgendwie Shaun of the Dead Folge, wo irgendwie Zombie-Bären auf ihn zukommen. Klingt wie eine Mischung aus Yogi Bear und Happy Tree Friends. Ah, na, nicht so wirklich. Musst du dir mal angucken. Musst du mal verlinken. Das ist echt unglaublich depressiv. Da kannst du irgendwie so 3-4 Folgen von gucken und dann willst du auch ins Bett, ja, und willst erstmal heulen. Weil der arme Bär, ja, dem geht es so, der wird ständig nur, also dem geht es einfach nicht gut, ja, und es ist einfach, wenn ich schon wieder dran denke. Ich glaube, der Bär tut dir heute nicht gut, Tom. Nee. Ich guck die Folge auch. Naja, dann verlinke ich nochmal den anderen Bär. Pedobär. Ja. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht die Kontenance verlieren, nichts mehr. Na, macht nichts. Ja. Nö. Ja. Ich weiß nicht. Ich wollte dich nicht runterziehen. Ja, du hast mich jetzt demotiviert. Ja, nee, dann erzähl ich jetzt was anderes. Ich habe nämlich den neuen Spider-Man-Trailer gesehen. Vom neuen Spider-Man-Film, der kommt, der aber nichts mit den alten Spider-Man-Filmen zu tun hat, mit Tobey Maguire oder wie der Typ hieß. Wieso heißt er dann Spider-Man? Weil er Spider-Man heißt, ja, weil es einfach den Spider-Man-Film mit einem neuen Darsteller und einer neuen Dame an seiner Seite ist. Und ich glaube, dieser Trailer, also sie erzählen auf einmal die ganze Geschichte nochmal neu, oder jeder hatte das Gefühl, dass sie neu erzählt wird und keiner hat den Mehrwert gesehen. Dann haben sie jetzt einen neuen Trailer rausgebracht und da steht dann jetzt so The Untold Story. Also das, was du vorher noch nicht erfahren hast. Aber es sieht genauso aus wie das andere, wie die andere Spider-Man-Franchise. Wenn er durch die Lüfte fliegt, das ist. Ich weiß nicht, es hört sich ein bisschen so an wie, ja, das, was ich vorher nicht erfahren habe, war halt uninteressant und deswegen. Keine Ahnung, ey, das war echt. Also ich verstehe das alles überhaupt nicht. Es ist ein bisschen dunkler. Ich glaube, die wollten da so ein bisschen auf Dark Knight machen, wie Christopher Nolan, der diese ganzen Batman-Filme ja doch schon sehr dunkel neu gestaltet hat. Wollten sie jetzt auch irgendwie so ein bisschen das Comichafte rausnehmen und Spider-Man so ein bisschen ernster und so ein bisschen dunkler alles machen. Aber im Endeffekt, du guckst das und denkst dir, Alter, das könnt ihr euch echt sparen. Ich erfahre nichts Neues. Und ich meine, so Spezialeffekte, die hauen ja heute auch keinen mehr vom Hocker. Ja, und es ist irgendwie total irre, dass da so viel Geld in die Hand genommen wird, um diesen Film nochmal zu drehen. Und es ist echt wirr. Ich bin total verwirrt, dass sie das machen. Ja, da wird halt ich hoffe, das wird noch mal gemolken. Ja, aber ich hoffe, das floppt total. Ich meine, wer will denn noch mal einen Spider-Man-Film sehen? Wenn es jetzt eine Fortführung wäre, das wäre irgendwas ganz Neues, okay. Aber du hast ja da irgendwie noch mal genau dasselbe. Wie ist der Typ eigentlich zu Spider-Man geworden? Da wird noch mal so ein bisschen Vergangenheit aufgerollt und das ist alles total wirr. Also, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Ganz merkwürdig. Ich konnte ja mit den Spider-Man-Filmen, so der erste war noch ganz okay, aber mit den Filmen konnte ich nie wirklich was anfangen. Ich fand damals als Kind die Zeichentrickserie The Amazing Spider-Man and The Friends hier, der komische Iceman und diese komische Feuerlady. Das fand ich gut. Aber mit den Filmen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das ja schon mal, dass ich mit diesen Comic-Verfilmungen nicht so viel anfangen kann. Batman ist so der einzige löbliche Ausnahme. Es gab ja hier auch die Watchmen oder hier Fantastic Four, Hulk. Das ist ja alles irgendwie aus diesem Superhelden-Comic-Universum. So, ja. Was gibt's denn da? Gibt's Marvel und noch eins, ne? DC Comics. Marvel und DC, genau. Und ich weiß nicht, das zündet bei mir nicht. Also die Batman-Filme, die haben auf ihre Art alle funktioniert. Es gibt zwei oder einen, der ist irgendwie nicht so cool. Das ist, glaube ich, der mit Arnold Schwarzenegger. Der ist irgendwie für den Arsch. Aber ansonsten finde ich die ganzen Batman-Filme auch relativ cool. Weil der erste ja auch in diesem dunklen Stil ist wie der neue jetzt, ne? Also der letzte. Genau. Und die hatten halt zwischenzeitlich irgendwie dieses Ding, wo sie gemacht, wo sie halt irgendwie so auf Comedy umgeschwenkt sind und das hat nicht funktioniert, aber dann wieder davon abgekommen sind. Vielleicht muss der Spider-Man da jetzt auch mal durch. Ja, aber keine Ahnung. Irgendwie das. Ich weiß nicht, vielleicht muss man sich einfach mal anschauen. Genau, wie ein Video rauskommt. Wie ist denn das bei Superman, so einem klassischen Ultra-Superheld überhaupt? Da gibt es ja diese alten Filme aus, ich weiß nicht, ist irgendwann zwischen 50ern und 70ern sind die gemacht worden, ne? Ich glaube, da gab es 2005, 2004 oder so auch einen Superman-Film, der neu gedreht wurde. Der war auch gar nicht schlecht, den konnte man sich echt angucken. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob es da irgendwie was Neues gibt. Ja, also es gibt den letzten von, wie gesagt, aus den 2000er Jahren irgendwann, da ist es. Wie gesagt, der war auch gar nicht schlecht. Und die drehen jetzt auch gerade einen neuen Superman. Okay. Und der soll natürlich auch wieder irgendwie so dunkler und realistischer und sowas werden. Ne? Das ist voll der Trend. Jede Zeit kriegt die Superhelden, die sie verdient. Dunkel. Wie ist denn das mit dem Superman? Das habe ich nie so mitgekriegt. Der hat irgendwie, ist das dieses hier Atomexplosion und Superkräfte und dann gegen diese komischen Steine allergisch sein? Also ich weiß, dass er irgendwie mit so grünen Steinen ein Problem hat, aber ich weiß nicht, warum der Superman das super ist. Nee, der Typ kommt vom Planeten Krypton. Und der Planet Krypton ist irgendwie kaputt gegangen oder irgendwas war da, Krieg oder kaputt, ich weiß es nicht. Und er wurde dann von seinen Eltern Richtung Erde geschossen und ist dann auf der Erde gelandet. Und da irgendwie, und der ist halt irgendwie dieses Kryptonit von Krypton, nimmt ihm halt irgendwie seine Kräfte. Und das ist halt irgendwie mit auf die Erde gekommen und ab und zu, und dann gibt es diesen Lex Luthor-Typen, ich glaube, der findet dann irgendwie dieses Kryptonit und versucht dann irgendwie immer gegen die Weltherrschaft an sich zu reißen und gegen Superman irgendwie dann halt natürlich zu kämpfen und findet es dann irgendwann, so genau kenne ich es auch nicht, auf jeden Fall kommt er vom Planeten Krypton und ist gegen dieses Kryptonit allergisch. Deshalb, da gibt es auch ein Lied von Three Doors Down, My Kryptonite, ja, dann auch davon, du bist mein Kryptonit, wenn ich in deiner Nähe bin, dann verliere ich all meine Kräfte, haha, ist das nicht lieblich? Ja, wenn du auf Superman stehst. Ja. Ja. So, erfolgreich, klug geschissen. Ja, sehr schön. Werd ich mal gucken, ob ich da irgendwie mal was dazu finde. Den werde ich mir, glaube ich, mal angucken fürs nächste Mal. Jo. Ja. Ansonsten, wo wir jetzt gerade bei Filmen sind, überlege ich, was ich gesehen habe. Oh, ich habe Drive gesehen. Oh. Den hatte ich ja fürs letzte Mal, glaube ich, ja, oder beim letzten Mal. Den fand ich ja gut, obwohl er halt auf seine Art irgendwie schwierig war, aber... Ja. Schwierig? Ja, okay. Also so die Aufmachung des Filmes hat nicht zu der erzählten Geschichte gepasst, fand ich. Okay. Also der war halt eher so, ja, so ein bisschen dramamäßig aufgemacht mit... lang gesprächslosen Sequenzen, wo viel mit Mimik gemacht wurde und sowas. Was halt zu der Story vom Film meines Erachtens nach nicht so hundertprozentig gepasst hat. Okay, ich finde, die Story ist ja jetzt nicht wirklich innovativ und ich finde gerade diese Art und Weise, den Film so in Szene zu setzen, hat diese Szenen, diese Geschichte so verstärkt. Ja, ich habe echt mit offenem Mund vor der Glotze gehangen und war nach dem Film absolut geflasht. Ja, also weil das ist durch diese Langsamkeit ist der so eindringlich und bohrt sich dir so ins Hirn. Ja, es fand ich, also und oh, ich fand es, und durch diese pumpende Musik, die da im Hintergrund wabert, die eigentlich schon da ist, aber nie so richtig irgendwie da so rauskommt, immer dieses ganz, diese latente Spannung, die da ist, ja, also diese extreme Spannung, ja, also extreme Spannung, die irgendwie latent aber zu fühlen ist, finde ich diesen Film einfach unglaublich, ja. Ja, wie gesagt, also ich fand sowohl die Story gut als auch die Machart gut, aber für mich persönlich hat die Kombination halt irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ich kann nicht sagen warum, aber ich würde ihn auf jeden Fall trotzdem empfehlen, weil er Spaß gemacht hat beim Gucken. Ja. Also mich hat er einfach nur total weggeflasht. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie viel Spaß hatte, ich war einfach total reingesaugt. Ja, mit Spaß haben meinte ich, ich war sehr gut unterhalten während dieser Zeit. Ja. Also ich fand den echt, echt gut. Also so einer der wenigen Filme in letzter Zeit, die mich wirklich total weggeflasht haben. Ich mochte den Anfangssong auch. Ich habe den Song vor 3-4 Wochen habe ich den mal gehört. Dieses Night Drive oder so, wie das heißt, von Love Fox oder nee, Night Fox mit. Egal. Also dieser Anfangssong auf jeden Fall, und der ist unglaublich. Und jetzt, dann kam er auf einmal in dem Opening-Szene vor und habe mich voll gefreut. Also so ab dem Song war ich total im Film, weil ich dachte, yeah, cool. Ja, ich überlege gerade, was ich sonst noch gesehen habe. Kannst du die Soundcloud bei dir einbinden? Soundcloud-Code embedded? In den Blogpost danach meinst du? Genau. Ja, klar. Ja, kann ich das mal schicken. Das gibt's auch irgendwo auf der Soundcloud. Wenn wir da nicht verklagt werden? Nee, das ist ja frei verfügbar. Als kannst du einbinden, wie du lustig bist. Von Kavinsky ist es. Kavinsky mit Nightcall featuring Love Fox. Was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen, ich glaube, der heißt im Englischen Bread and Crumbs und im Deutschen das Hänsel und Gretel Massaker. Okay. Ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, so typisch, aber ja, so ein bisschen so, Jugendliche sind im Wald unterwegs und werden mit Leuten konfrontiert, die sie nicht so mögen. So ein bisschen wie, ich überlege gerade hier, wie, Texas Chainsaw Massacre. Ja, genau, oder The Hills Have Eyes war das, glaube ich, auch mit diesen komischen Rednecks, die da im Wald rumgemacht haben. Die waren aber in der Wüste. Okay. Also so ein bisschen steppenmäßig. Ja, aber so das die Art Genre von Film und ja, so das ein oder andere Hänsel- und Gretel-Element dann irgendwie noch drin. Also zwei verrückte Geschwister im Wald terrorisieren eine Horde Leute, die irgendwie im Wald im Ferienhaushalt sind. Ja, so, da hat man eigentlich auch schon alles gesagt und kann nicht wirklich was spoilern, weil das war die ganze Story, aber der war auch war auch gut gemacht und einer der besseren B-Movies. Alright. Ja, hab ich noch was gesehen? Ich habe angefangen, aber da kann ich noch nichts zu sagen. Den muss ich irgendwie erst noch schauen. Wie heißt der denn? Der heißt Verblendung. Das ist irgend so ein neuer mit diesem Bond-Typen. Mit dem. Ja, den hast du gesehen? Im Kino? Ja, und dann bin ich irgendwann eingeschlafen und konnte nicht weitergucken. Oh, so schlecht? Nein. Ich bin noch nicht gekommen dazu, ihn fertig zu schauen. Ach so, okay. Ich weiß, Verblendung heißt der, ne? Ich weiß gar nicht, wie der im Originaltitel heißt. The Girl with the Dragon Tattoo. Ah, okay. Der basiert wohl irgendwie auf so einer relativ bekannten Bücherreihe. Irgendwas. Von Stieg Larsson, ja. Ah, genau. Was aber auch an mir vorbeigegangen ist. Also ganz viele Leute haben wohl irgendwie gesagt, den kennt man schon und das ist ja alles gar nichts Neues. Und aber ja, ich weiß, der ist irgendwie auch von Fincher produziert. Ja, der hat Regie geführt. Ja, genau. Und Die sind ja eigentlich immer relativ eindrucksvoll, die Filme. So von der Wirkweise. Ja, ich muss noch schauen, ich kann da noch nichts zu sagen. Ich weiß nur, dass es da wohl auch, ja, nicht, das ist nicht wirklich das Remake, oder ja, ist es das Remake? Weil da gibt es den. Genau, es gibt so einen zweiteiligen Film oder so, der auch sehr, sehr gut sein soll. Der kam auch schon im Fernsehen irgendwie aufgeteilt. Das war aber eine dänische Koproduktion oder sowas. Soll aber auch sehr gut sein, ja. Und jetzt haben sie halt in Hollywood gemeint, sie drehen das halt nochmal und nehmen dann irgendwie Trent Reznor als Komponist und packen da halt so die ganzen Oscar-Nominees rein. Und ja gut, soll ja gut sein, also warum denn nicht? Aber ist von David Fincher nicht auch Pettigrew? Das weiß ich nicht. Ich bin Da noch. schließt sich der Kreis. Ja, ich bin noch nicht so fit, was so Namen und sowas anbelangt. Social Network hat der Typ auch gemacht. Das war auch von Fincher? Ja. Den fand ich sogar ganz okay. Also Den fand ich auch da klasse. wurde ja auch viel drüber irgendwie sich das Maul zerrissen, aber da war ich auch gut unterhalten. Der war super. Also da war ich auch. Das war auch so ein Film, wo ich dachte, boah, richtig gut. Danach war ich so richtig in Gründerstimmung. Danach Hast wollte eine ich mein eigenes Milieu. Facebook-Werbeanzeige geschaltet? Nee. Gruß an die neuen Hörer. Genau. Ja, nee, echt, also, das war auch so ein Film, der war richtig gut. Danach war ich richtig so in, oh, ich muss jetzt auch irgendwas machen, ich muss jetzt auch die Welt verändern. War relativ schnell nachgelassen. Ich habe dann erstmal ein Bier aufgemacht. Ja, jetzt redest du zumindest schon mal ins Internet. Das stimmt. Ja. Hallo, Internet. Hallo Internet. Ja, und ansonsten habe ich an Filmen nichts geschafft. Nichts weggeschafft. Cube habe ich noch geschaut, aber ich glaube, da braucht man nicht viele Worte drüber zu verlieren. Nee, hast ja gestern schon. Ja, genau das. Nur das ist noch nicht im Internet. Da sind da sind die Netzgespräche wieder schneller. Von daher kann ich es noch nicht verlinken, aber ich schiebe es in den Feed nach, sobald es irgendwie online ist. Ja. Jo. Ja, ich habe heute keine Sendeuhr, das heißt, ich weiß nicht, wie lange wir dabei sind. Und ich bin nicht der sagt nach einer Stunde Schluss, aber meine Themenliste ist leer. Das heißt, wenn du noch was hast, bring es oder schweife ab oder wie auch immer. Nö, ich gucke mich mal hier so im Zimmer um. Nee. Nee, dann machen wir einen Ich könnte Sack meine zu. Hose noch mal ausziehen. Nee, jetzt ist es ja mit Ankündigung, das muss unerwartet sein. So Ach beim nächsten so. Mal. Hallo, hier, willkommen zu Netzgespräche 27. Wir sind nackt. Schlack, schlack, schlack, schlack. Ja, sehr schön. Schlackerl. Ekelhaft. Ja, gut, dann, Machen wir mal Schluss. machen wir mal Schluss, kümmern uns um den anderen Kram, und wie gesagt, mal schauen, ob nächste Woche vielleicht schon ein bisschen mehr Wert noch dabei ist. Und wenn Ich nicht, dann machen. trau mich live nicht. Echt nicht? Ja, weiß nicht, ey. Was ist denn, wenn eine Pause ist? Dann wird so eine Pause, die wird dann noch verstärkt. Dann nicht mehr so, oh Gott, keine Pause, oh Gott, was sagst du denn jetzt noch? Und dann fällt mir erst recht nichts ein. Und oh Gott, und dann kommen alle im Chat schon so, sag doch was, warum sagst du nichts, warum sagst du nichts, warum sagt der nichts? Der kann ja gar nichts, der kann Da ja muss gar ich aber, nichts. also ich fand es ja gestern sehr geil, dass du während der Pre-Show irgendwie dabei warst und zugehört hast, während wir in den Chat gefragt haben, wie ist es so mit dem Pegel, wie passt's? Und du einfach, ja, der Witzmann muss leiser, leiser, leiser, bis man den Vogel nicht mehr hört. Ja, fand ich gut. Ja, ich bin immer zu Scherzen aufgelegt. Ja, sehr schön. Dann, Ich könnte jetzt nochmal hier Borussia Mönchengladbach zum 2:0-Sieg über Hertha BSC Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale gratulieren. sehr schön, dann machen wir das doch. Herzlichen Glückwunsch, ihr Gladbacher. Gladbacher, zum Tor. Zwei Tore haben sie geschossen. Zum Doppeltor. Doppeltor. Nach Doppeltor. Verlängerung. Ja, nun gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und Ich könnte noch Mario Gomez gratulieren zum 2:0 gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Viertelfinale. Läuft aber noch. ich kann ja entscheiden, wo ich den Schnitt setze. Also ich sage jetzt Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss.